es gibt Momente, die alles ändern. Augenblicke, nach denen nichts gleich bleibt. Ab sofort wird es gepodcast mit Paul Alvarez Lüblich und seinem neuen Mikrofon. Leute, danke, dass ihr wieder da seid. Heute in Würzburg, Bayern, wird es gepodcast in Stereo mit Paul Alvarez Lüblich. Und nicht vergessen, dieser Podcast ist auch auf Englisch und Spanisch verfügbar. Este podcast también está disponible en castellano bajo el nombre de Podcasteando. This podcast is also available in English by the name Latin Casting. Und jetzt gehen wir zu unserer Sache. Erstens, vielen, vielen Dank zu allen, die geholfen haben, das Geld zu sammeln für diesen neuen Mikrofon. Ich bin total begeistert, dass es möglich war. Eigentlich, ich habe von einem Person genug Geld für den Vorverstärker bekommen, was eigentlich schon ganz gut ist. Und mit dem rechtlichen, also ich habe auch gesagt, dass ich genauso viel ausgebe, was ich bekomme für den Mikrofon. Damit habe ich diesen wunderbaren Philips-Mikrofon bekommen. Ich bin begeistert. Ist ein bisschen alt, hat ein bisschen Static im Hintergrund. Ich hoffe, das stört niemand. Vielleicht merkt ihr ja nur, wenn ihr Kopfhörer benutzt. Sonst soll es niemand stören. Aber vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank. Heute ist unsere Sendung. Stellt sie euch vor. Dies ist das 10. Mal, dass ich hier sitze und das auf Deutsch mache. Also insgesamt haben wir schon 33 Folgen gemacht, aber verschiedene Sprachen. Also sagen wir 10 plus die Einleitung. Ja? Und ich bin begeistert, weil ich es jetzt endlich mit 2 Ziffern schreiben kann, ohne ein 0 vorzustellen. Also danke, dass ihr da seid, dass es so weit gekommen ist, dass es so viele neue Zuhörer gibt. Ich bin begeistert. Also ich glaube, mehrere hundert am Tag hören zu und ich kann es mir wirklich kaum vorstellen, wer da sitzt und meinen Blödsinn so hört. Aber vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Heute in unserer spanischen Version haben wir ein tolles Interview mit, wie heißt der Mann? Der heißt Lucas Cupelin. Das ist der Sänger und Gitarrespieler von Limonada, von denen wir heute ein bisschen extra Musik haben. Leider kann ich das nicht übersetzen, weil es wäre erstens zu viel Arbeit und zweitens, ich glaube, es ist nicht so lustig für euch. Aber die Musik kriegt ihr bestimmt. Aber wir fangen mit einer anderen Sache an. Wir fangen mit einem Kerl aus Caracas, Venezuela. Das ist, wo ich herkomme. Und der heißt Chu. Chu, geschrieben C-H-U. Ist kurz für Jesus, also Jesus, was ein ganz normaler Name bei uns ist. Und dieses Lied mag ich total. Es heißt Pez Globo. Das ist Ballonfisch oder wie das heißt. Und es ist ziemlich elektronisch mit sehr schönen Instrumenten. Und ich bin sicher, ihr werdet lieben. Von Chu, Pez Globo from Caracas, Venezuela. Podcasteando. Globo von Chu. Dieser Typ hat Talent. Ich mach's so gern. Ich hätte am liebsten, wenn ich ein Auto in Deutschland hätte. Ah, was für ein Traum. Wenn ich ein Auto in Deutschland hätte, ja, so ein Mercedes oder ein Ferrari oder so ein Scheiß, ich würde am liebsten mit diesem Lied den Weg Würzburg-Berlin machen. Ich fahre immer mit der Mitfahrgelegenheit, ja. Und oft fehlt die gute Musik. Eigentlich einmal gab es diesen Typ, der hatte nur eine Kassette. Gott im Himmel, ich hatte schon jahrelang keine Kassette mehr gesehen. Und der hatte nur Lieder, also Pop-Lieder der 80er Jahre angespielt. Ich meine Pet Shop Boys und diesen Typ, ich weiß nicht, aber es ist schrecklich, es war schrecklich. Es war 5 oder 6 Stunden lang in einem 89er Jetta mit diesem alten Kerl und seiner 80er Pop-Musik. Es war die Hölle. Aber zum Glück, hier haben wir bessere Musik. Mehr von Chu kriegt ihr in www.myspace.com/ChuMusic, alles geschrieben zusammen. Und Chu nochmal ist C-H-U. Chu ist Jesus Echegarreta, der spielt die Gitarren. Und dieses Lied wurde im Ofi Producciones Studio, das ist in Caracas, Venezuela, mit der Hilfe von Roberto Castillo, der für oder bei Telegrama spielt. Gehen wir jetzt zu unserer Gruppe des Tages. Heute haben wir Limonada da und schade, dass ihr die Interview nicht hören könnt. Wirklich, wirklich schade, weil es war ziemlich cool. Aber ich will euch eine kurze Zusammenfassung sagen, also worum es ging. Eine der Sachen, worüber wir gesprochen haben, ist etwas, das im Norden von Argentinien passiert, und zwar in der Nähe von Santa Fe. Da gibt es ein bisschen Wald und sie haben Affen, ja? Und es gibt eine Art von Affen, die werden sozusagen gejagt, aber nicht getötet, sondern betrunken gemacht, ja? Also sie werden mit Wein betrunken gemacht und dann an der Autobahn verkauft. An den armen, blöden Leuten, die mit dem Auto rumfahren und denken, ah ja, cool, ein Affe. Und wenn sie es kaufen, sie bezahlen auch nicht besonders viel dafür, aber 10, 20 Minuten danach sind diese Affe dann wieder wild, weil der Effekt vom Wein vorbei ist und sie fangen an, alles kaputt zu machen. Und naja, dann werden die Affen vom Fenster, durchs Fenster rausgeschmissen und dann wieder verkauft. Und diese Leute haben ein Lied darüber geschrieben und es ist ein absolut geniales Lied namens Caraya. Caraya ist diese Region, woher die Affen kommen und die heißen auch Caraya-Affen. Also, von Limonada, meine liebe, liebe Freunde aus Santa Fe, Argentinien, Caraya. olvido. Y un viejo en la ruta lo vende pa' algún distraído. Cuando se le pasa el efecto se la agarra contigo. Ahí sí. Déjalo a mi mono tranquilo. Déjalo a mi mono tranquilo. Leute von Limonada aus